Captain, how soon can you land? I can't tell. You can tell me I'm a doctor. No, I mean, I'm just not sure. Or can't you take a guess? Well, not for another 2 hours. You can't take a guess for another 2 hours? No. I mean, we can't land for another 2 hours. Fog has closed down everything this side of the mountains. We've got to get through to Chicago. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer Sendung der Redaktion 17 Grad. Adorno und Horkheimer beginnen die Argumentation ihrer Thesen über die Verschlungenheit von Mythos und Aufklärung mit einem Exkurs zum homerischen Epos der Odyssee, der zehnjährigen Reise Odysseus von der Belagerung Trojas zurück nach Ithaka. Die Odyssee als einem der frühesten repräsentativen Zeugnisse bürgerlich-abendländischer Zivilisation stellt für die Autoren den Beginn der Zivilisationsgeschichte dar. Odysseus, der Held der Abenteuer, erweist sich als Urbild des bürgerlichen Individuums. Linien von Vernunft, Liberalität, Bürgerlichkeit sind in seiner Geschichte erkennbar und erstrecken sich damit unvergleichlich viel weiter, als die historische Vorstellung annimmt, die den Begriff des Bürgers erst vom Ende der mittelalterlichen Feudalität her datiert. Die mythischen Mächte, denen Odysseus auf seiner Reise begegnet, zwingen den Helden jedoch immer wieder Opfer zu bringen oder mit List sein Überleben zu sichern. Die List ersetze dabei das Opferritual und verdeutliche damit dessen Unwahrheit bzw. die Überflüssigkeit von Opfern. Die Verhandlungen über das Opfer jedoch seien bereits nichts anderes als Verhandlungen eines Tausches gewesen. Die List nun ist Mittel eines Tausches, wo alles mit rechten Dingen zugeht, wo der Vertrag erfüllt wird und dennoch der Partner betrogen. Der Vergleich von Opfergabe und Tausch ist nur eine der Argumentationen über die Verschlungenheit von Mythos und Aufklärung. Die Geschichte der Odyssee sei zugleich eine Geschichte der Entsagung bzw. des Verzichts sowie der Naturbeherrschung. Odysseus überwindet auf seiner Reise die Gefahren und Verlockungen der Natur, die in Gestalt von Göttern und Mythengestalten auftreten, muss dafür jedoch Gefährten opfern, sich selbst verleugnen und Lust und Genuss unterdrücken. Die Autoren sprechen hier von einer Introversion des Opfers, quasi einer Verschiebung des Opfers nach innen. Beispielhaft lässt sich hier an die odysseische Vorbeifahrt an den Sirenen erinnern, deren Lockungen Odysseus durch die für ihn qualvolle List, sich an den Mast zu binden, entgeht. Qualvoll deswegen, weil er das tiefe Bedürfnis, die Lust, den Sirenen zu folgen, sich entsagen muss. Im Laufe des Kapitels wird immer wieder auf Momente der odysseischen Irrfahrt, wie den oben genannten Sirenen, aber auch der Begegnung mit dem Riesen Polyphem oder der Göttin Kirke Bezug genommen. Odysseus' Verhalten, seine selbsterhaltende Rationalität, bezeichnen die Autoren als instrumentelle Vernunft. Diese instrumentelle Vernunft sowie das vermehrte Wissen der Aufklärung resultieren jedoch nicht in Glück für die Individuen, sondern in Macht der einen über die anderen. Die Geschichte Odysseus verdeutliche eben diesen Preis, den die Menschen im Zivilisationsprozess zu zahlen hatten und immer noch zu zahlen haben. Im modernen Zeitalter ist es das abstrakte, sich vom Objekt entfremdende, wissenschaftliche Denken, bei Horkheimer und Adorno auch traditionelle Theorie genannt. Viel Vergnügen. Ist mir doch, als wäre mir soeben Athene erschienen und hätte mit mir gesprochen. Wahrhaftig, ich kann mich nicht irren. meine Freunde. Iphitas, Eurylochos, erhebt euch, weckt die anderen. Ich will diese Insel und ihre Bewohner, die Zyklopen, erforschen. Bei Zeus tut das nicht, Odysseus. Denkt an die Gefahr, die uns drohen könnte. So habt ihr Angst? Wie kannst du das von deinem alten Krieger Iphitas denken? Auch ich fürchte mich nicht. Ich dachte nur an all das Unheil, das uns schon getroffen hat. Und doch nicht verderben konnte. Fasst euch ein Herz und kommt. Macht die Schiffe fest und nehmt nur den großen Schlauch süßen Weines mit. Warum keine Waffen? Die können uns hier nichts nützen. Warum nicht? Blickt euch nur um. Seht ihr dort über der hohen Felsengrotte die riesenhafte Gestalt stehen? Ein Zyklop, groß wie eine tausendjährige Eiche. Der könnte mit Felsblöcken Ball spielen. Wollt ihr dem vielleicht mit euren Speeren die Haut ritzen? Bei allen Göttern des Olymp. Er sieht grässlich aus. Er hat ein Auge mitten auf der Stirn, groß wie ein Rad und glühend wie Feuer. Odysseus, lasst uns fliehen! Fliehen? Im Gegenteil, ich will seine Bekanntschaft machen. Die Felsengrotte scheint seine Wohnung zu sein. Das muss ich mir ansehen. Kommt, Freunde! Die Griechen steigen, Odysseus folgend, das steile Ufer hinan. Staunend betreten sie die Felsgrotte. Da sind riesige Käseleiber zu Bergen aufgetürmt und eine Herde prachtvoller Schafe drängt sich um gewaltige Milchfässer. Plötzlich hören die Männer den Riesen heranstampfen. Odysseus flüstert. Gefährten, schnell, versteckt euch in der Herde. Ich werde ihn beobachten. Hört ihr? Seine Keule dröhnt wie Donner auf dem Felsen. Da, jetzt tritt er ein. Athene schütze uns. He da! Wer ist hier eingedrungen? Fremdlinge! Kommt hervor! Meint ihr, ich hätte euch nicht längst erblickt? Wer seid ihr? Antwortet, sonst geht es euch übel. Wir sind Griechen und haben uns auf der Heimfahrt auf dem Meere verirrt. Was habt ihr deswegen in meine Wohnung einzubrechen? Ihr Wichte? Wollt wohl stehlen, hä? Nein, wir bitten dich um Schutz und eine Gabe. Gewähr sie uns. Denn Zeus straft die Verweigerung der Gastfreundschaft. Was gilt dem Zyklopen, Zeus und seine Rache? Ich bin viel gewaltiger als er. Damit du siehst, dass mit mir nicht zu spaßen ist, sollen mir gleich zwei deiner Genossen zum Frühstück wohlschmecken. Mitsamt den Knochen, her mit euch, ihr zwei zappelnden Griechlein. Entsetzlicher! Er frisst sie! Ihr Blut spritzt auf die Erde, ihr Götter! Na, ruft sie nur an, eure Götter, wird euch nichts nützen. So wird es euch allen gehen. Wenn es mir gefällt, abends komme ich wieder. Bis dahin könnt ihr euch überlegen, wer die nächsten beiden sein sollen. Ihr könnt mir nicht entwischen, denn ich wälze den Felsblock vor die Tür. So! Odysseus, was fangen wir jetzt an? 100 von uns können den Stein nicht bewegen. Alle werden wir eines grauenvollen Todes sterben. Jammert nicht. Unsere Lage ist schwierig. Doch bedenkt, nicht umsonst nennt man mich den listenreichen Odysseus. Aber es ist doch unmöglich zu entrinnen. Nein, Freunde, ich weiß schon, was zu tun ist. Wir spitzen einen Pfahl scharf zu und härten ihn im Feuer. Wenn der Zyklop zurückkommt, mache ich ihn mit Wein betrunken. Und wenn er nicht trinken will? Ich werde es schon schlau genug anstellen. Wenn er dann im Rausche liegt, stoß ich ihm den glühenden Pfahl ins Auge. Du, Eurylochos, achte, dass er rechtzeitig gehärtet ist. So, nun wollen wir Athene von unserem Wein opfern. dass sie uns beisteht. Der Abend naht heran und polternd kehrt der Zyklop zurück. Wieder packt er zwei von den Gefährten und frisst sie schmatzend auf. Schreckensbleich drängen sich die anderen ins Innere der Höhle. Odysseus aber tritt unerschrocken zu dem Riesen hin und reicht ihm eine Kanne Wein. Hier, nimm Zyklop. Der Wein ist köstlich, besonders nach Menschenfleisch. Trink, aber nicht alles. Die Hälfte ist für uns. So, gib schon her. Nicht übel. Sogar vortrefflich. Aber nur ein Tropfen. Gib mir noch eine Kanne. Grieche. Höre, du Ungeheuer, wir wollten dir einen ganzen Schlauch von diesem kostbaren Wein schenken, wenn du uns als Freunde aufgenommen hättest. Nun siehst du, was du dir durch deine Grausamkeit verscherzt hast. Geschwätz! Gib mir noch eine Kanne, Fremdling. Ach, bring gleich zwei. Der Wein ist allzu gut. Nun, ich will großmütig sein. Eurylochos, fülle die Kannen. Freundlich von dir, Griechlein. Oh. Der Wein läuft wie Honig und Feuer durch die Glieder. Ich will dir dafür auch ein Gastgeschenk geben. Und welches? Erst noch eine Kanne Wein und sage mir, wie du heißt. Ich heiße Niemand. Wie? Niemand heiß ich. Hörst du schlecht oder bist du schon betrunken? Nach einem Tropfen Wein? Nein. Also höre, Niemand. Dein Gastgeschenk ist, dass ich dich zuletzt verzehre. Jetzt aber noch eine Kanne Wein. Noch eine, Niemand. Bei den letzten Worten taumelt der Zyklop im Rausche zu Boden und fällt augenblicklich in tiefen Schlaf. Odysseus schleicht zu seinen Gefährten. Freunde, es ist soweit. Gebt mir den glühenden Pfahl. Verbergt euch. Rasend wird der Zyklop herumtoben. Ich gehe ihn blenden. Elende Menschenbrut, hinterhältiges Zwergengeschlecht, ich werde mich rächen, fürchterlich rächen. Keiner von euch wird dem Tode entgehen. Auch du nicht, arglistiger Niemand. Ah! Ihr Nachbarn, helft mir! Eilt mir zur Hilfe! Was ist? Wir kommen! Aus Höhlen und Grüften, wir eilen herbei! Bruder, was ist geschehen? Niemand ist eingedrungen! Niemand hat mich geblendet! Niemand! Niemand! Was schreist du denn so, wenn niemand dich bedroht? Du bist von Sinnen! Kein Mittel gibt es gegen den Wahnsinn! Fort, ehe auf uns das Übel erfasst! Fort, fort, fort! Sie verlassen mich! Aber ihr Menschengezücht! Glaubt nicht, ihr seid gerettet. Im Höheneingang stehe ich. Keiner kommt lebendig heraus. Freunde, wir entgehen trotzdem, wenn ihr meinem Rat folgt. Die Schafe blüten, er wird sie hinauslassen, aber ihre Rücken abtasten. Deshalb hängen wir uns unter die Bäuche und halten uns in der langhaarigen Wolle fest. Schnell, folgt meinem Rat. Sie drängt schon hinaus. Seid gewiss. Der Wüterich wird uns nicht entdecken. So groß und gewaltig er ist, so einfältig ist er auch. Blind streicht der wütende Zyklop über die Rückenwolle seiner Schafe und Widder und findet die Griechen nicht. So haben sie die Freiheit zurückerlangt. Freudig schiffen sie sich ein. Der Wind strafft die Segel und Odysseus ruft dem Zyklopen zu. Höre, Zyklop! Endlich haben die Götter deine Freveltaten bestraft. Und nun sollst du auch wissen, durch wen es geschehen ist. Odysseus bin ich, der Zerstörer Trojas! Weh mir! So hat sich die alte Weissagung erfüllt, dass einst Odysseus mir das Augenlicht rauben würde. Aber dennoch, ich werde mich rächen. Meinen Vater Poseidon bitte ich, dass er dir die Heimkehr für immer verwehrt. Damit schleudert er einen gewaltigen Felsblock nach den Schiffen. Das Meer türmt sich auf zu schäumenden Wogen, die Schiffe zu verschlingen, aber Athene trägt sie wie Vögel leicht in die offene See hinaus. Viele Tage segeln sie ziellos über die endlos glitzernde Wasserfläche. Hunger und Durst quälen die Mannschaft. Endlich erreichen sie ein Gestade. Frische grüne Haine breiten sich vor ihren Augen aus. Fröhlich springen die Gefährten ans Land und rufen einander zu. Welch reiche Gegend! Seht, Olivenbäume und Eukalyptus am Hang und sprudelnde Quellen! Kommt alle, die Täler durchstreifen und jagen! Halt, Freunde! Stürmt nicht so unbesonnen fort! Hinter einem freundlichen Anblick lauern oft im Verborgenen tödliche Gefahren. Wir wollen uns in zwei Scharen teilen. Die eine führe ich an, die andere du, Eurylochos. Nun losen wir, welche Schar das Land erkunden soll. Stößt ihr etwas zu, können die anderen zu Hilfe eilen. Schüttelt die Lose, Odysseus. Nun wähl, Freund. Sieh, ich habe das Los gezogen. Ich muss gehen. Kommt, Gefährten. Athene beschütze sie. Bedenkt, Freunde, Vorsicht gilt nicht weniger als Wagemut. Lange wartet Odysseus schon auf die Rückkehr der Schar. Da kommt Eurylochos, atemlos und bleich herangestürmt. Eine Schreckensnachricht bringe ich. Was ist geschehen? Wir streiften durch ein liebliches, waldiges Tal. Plötzlich sahen wir, wie durch einen Zauber, den Palast der Circe strahlend vor uns. In der Pforte stand die wunderschöne Halbgöttin selbst. Sie winkte uns so freundlich zu, dass die Genossen nicht widerstehen konnten und ihr in den Palast folgten. Welche Torheit! Die Circe besitzt böse Zauberkräfte. Ich wollte die Freunde ja zurückhalten, aber umsonst. So schlich ich heimlich nach, um zu sehen, was geschehen würde. Das liebliche Weib lockte sie zu Tisch und reichte ihnen einen Trunk. Und kaum hatten sie davon gekostet, da verwandelten sie sich. Mir stockte der Atem in barstige Schweine. Entsetzlich! Bestürzt floh ich zu euch. Es gibt keine größere Schmach als diese grässliche Verwandlung. Alles muss ich versuchen, sie zu befreien. Ich gehe sofort in den Palast. Bleib du hier bei den anderen. Bekümmert wandert Odysseus durch die blühenden Haine. Da erscheint plötzlich ein schöner Jüngling vor ihm und spricht: Odysseus, ich bin Hermes, der Götterbote. Dein entschlossener Mut, den Freunden zu helfen, hat die Unsterblichen gerührt. Hier, nimm dieses Heilkraut. Trägst du es bei dir, so ist Circes Zaubertrank machtlos gegen dich. Will sie dich dann mit ihrem Zauberstab berühren, so ziehe dein Schwert. Alles Weitere musst du selbst entscheiden. Nütze die Göttergunst, Odysseus. Doch Hermes ist bereits seinen Blicken entschwunden und vor ihm glänzt der Palast der Circe. Lächelnd nimmt ihn die Göttin bei der Hand und führt ihn in ihre schimmernde Halle. Einladend und lockend sagt sie: Lass dich nieder, edler Freund, und genieß diesen auserlesenen Wein. Oh, köstlich. Er ist gewiss für Unsterbliche bereitet. Jawohl. Euch Irdische aber macht er zu Schweinen. So habe ich auch dich in die Falle gelockt. Du irrst, mir schadet dein widerwärtiger Saft nicht. So wird mein Stab den Zauber bewirken. Wage mich nicht zu berühren. Mein Schwert wird dich durchbohren. Elende, ergib dich. Wehe mir, verschone mich. Wer bist du, Gewaltiger, dass du meinem Zauber widerstehst? Bist du einer der Olympischen? Nein, ich bin Odysseus. Der Zerstörer von Troja? Wenn du es bist, lass uns Freunde sein. Wie könnte ich das? Du hast meine Freunde in Schweine verwandelt. Schwöre mir erst einen heiligen Eid bei deinem Vater, dem Sonnengott, dass du sie wieder zu Menschen machst und uns kein Leid mehr zufügst. Ich schwör's, um deine Gunst zu gewinnen, edler Odysseus. Gleich werden sie vor dir stehen. Da berührt sie mit dem Zauberstab eine Tür, die sich sogleich öffnet. Sieh, Odysseus! Sie kommen! Odysseus, unser Gebieter! Du hast uns gerettet! Unüberwindlicher! Nun straf das eintückische Weib! Nein, ich habe ihr die Freundschaft versprochen. So will auch ich meinen Eid halten. Seid meine Gäste. Zieht alle in meinen Palast. Die Zeit soll euch nicht lang werden. Ihr könnt in meinem lieblichen Land sorglos und heiter leben, wie die Überirdischen. Mit ihrer Schönheit und ihren lockenden Worten gewinnt sie das Herz des Odysseus. Und er bleibt mit seinen Genossen ein ganzes Jahr. Aber eines Tages erinnert er sich seiner Heimat und sagt zu Circe: Liebe Freundin, nun lass uns wieder ziehen. Du willst mich verlassen? Wir müssen in die Heimat zurück. Zu lange schon haben wir uns bei dir versäumt. Es schmerzt mich. Aber ich weiß, ich darf dich nicht länger zurückhalten. Doch hör die Bedingung, die du erfüllen musst, wenn du die Heimat wiedersehen willst. Sie ist hart. Sprich. Du musst ins Schattenreich hinuntersteigen. Oh, ihr Götter! Welch schweres Schicksal habt ihr über mich verhängt. Kein Sterblicher hat je diese Fahrt unternommen. So bleibt. Ihr führt ein angenehmes Leben bei mir. Ich will meinem Schicksal nicht ausweichen. Dann bleibt dir die Reise nicht erspart. Ich werde sie unternehmen. Doch wer wird mich leiten? Mich selbst hat der Götterrat dazu bestimmt. Ich will dir einen Wind senden, der dich zum Eingang der Unterwelt führt. Steige unerschrocken mit einem Freund hinab bis ins Reich der Schatten. Dort bringe ein Totenopfer dar. Dann wird der Seher Teiresias erscheinen und dir dein weiteres Schicksal verkünden. Unzählige Scharen von Seelen werden dich umflattern und schrecken. Aber hüte dich, dass sie das Opfer nicht berühren. Sonst erscheint der Seher nicht und du findest den Weg zum Licht nicht zurück. Odysseus, bist du noch immer entschlossen? Der Weg ist furchtbar, doch ich muss ihn gehen. So lebt dein Wohl, Freund. Am Gestade, das die Welt umgürtet, steigen Odysseus und Eurylochos in die Kluft zum Hades hinab. Eurylochos hält sich ängstlich am Lendenschurz des Freundes fest und flüstert: Odysseus, mir graut. Es ist schwärzere Nacht als im Bauch des hölzernen Pferdes. Für diesen Weg brauchst du dein Auge nicht. Es ist, als weiche der irdische Heldenmut vor der Unterwelt zurück. Odysseus, hört ihr diese schauerlichen Stimmen aus der Tiefe? Sie kommen immer näher! Schweig! Lass nicht die Furcht dein Herz besiegen! Eurylochos, zögere nicht! Wir sind am Zusammenfluss der Totenströme. An diesem Platz müssen wir opfern. Entzündet! Dann für die Schatten hier! Und schwört ihn! entweicht ihr Schatten, Teiresias naht. Odysseus, nun stecke dein Schwert in die Scheide und gib mir von dem Opferblute zu trinken. Ich will dir dein Schicksal weissagen. Poseidon, der Erderschütterer, will dich vernichten. Doch der Götterrat beschloss, dir die Heimkehr nach vielen Prüfungen endlich zu gewähren, wenn du sie bestehst. Sei also tapfer und besonnen und halte auch deine Genossen im Zaume. Ihr werdet auf eine Insel kommen, wo die Rinder des Sonnengottes Helios weiden. Berührt sie nicht, was immer euch dazu verführen mag. Sonst weissage ich deinen Schiffen Verderben. Und wenn du Odysseus auch entrinnst, so findest du neues Elend in der Heimat. Dies war meine Sendung. Der Seher ist verschwunden. Die Schatten nahen wieder. Fliehen wir! Medusa streckt mir ihr Gorgonenhaupt entgegen! O Grauen der Unterwelt! Fasse dich, sie können uns nichts mehr anhaben. Noch gehören wir dem Licht und den Gefahren der Erde. Wieder richten Odysseus und seine Gefährten die Masten auf und segeln über die Meere. Odysseus sitzt am Bug und blickt über das Wasser. Plötzlich horcht er auf. Nymphengesänge! Welch wundervoller Gesang! Woher kommt er? Quellen und Blumen laden euch ein. Nymphengesänge, Tänze und Wein. Bei Zeus, ich weiß, was das zu bedeuten hat. Die Insel der Sirenen taucht aus dem Meer. Freunde, eine schwere Prüfung steht uns bevor. Warum, Odysseus? Die See ist spiegelglatt und es ertönen liebliche Stimmen. Gerade deshalb. Wir sind am gefährlichen Strand der Sirenen. Circe hat mich vor ihnen gewarnt. Es sind Nymphen, die verführerisch singen. Aber jeden, der ihren Zaubergesängen lauscht, locken sie unwiderstehlich heran und halten ihn ewig fest. Schnell, Freunde, stopft euch Wachs in die Ohren, bevor es zu spät ist. Ich aber will den Gesang hören. Deshalb fesselt mich an den Mast, aber bindet mich nicht los, bis die Insel weit hinter uns liegt. Erschrocken gehorchen alle Gefährten. Sie binden Odysseus fest und setzen sich mit tauben Ohren an die Ruderbänke. Da hebt der Gesang wieder an. Ewige Jugend im blühenden Hain, zur Freude und Liebe laden wir ein. Oh, welch wonnevolle Qual! Das Herz zerspringt mir vor Begierde, die Nymphen zu hören. Freunde, bindet mich los, löst mir die Fessel. Warum befahl ich euch nur, Wachs in eure Ohren zu stopfen? Nun verklingen schon ihre Lieder und ich höre nur noch ein fernes Echo ihrer Schönheit. Der Wind erwacht wieder, die Wogen schäumen und übertönen ihre Stimmen. Der Zauber hat seine Macht über mich verloren. Odysseus, die Insel liegt fern hinter uns. So bindet mich los, Freunde. Nur ich weiß, welch unheilvoller Versuchung wir entronnen sind. Aber neue Gefahren drohen der schwer geprüften Mannschaft. Glänzend vor ihnen in der Sonne liegt die Insel des Sonnengottes Helios und das Gebrüll seiner Rinder dringt an ihr Ohr. Da tritt Eurylochos zu Odysseus. Alle Vorräte an Wasser und Brot sind aufgezehrt. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Lass uns landen. Du selbst hast gehört, wie der Seher uns vor diesem Gestade warnte. So sollen wir auf dem Meer verschmachten? Und es sind Zeichen, dass ein Orkan heraufzieht. Du hast wohl recht. Ich werde die Erlaubnis zur Landung geben müssen. Aber jeder muss einen heiligen Eid leisten, dass er keines der heiligen Rinder berührt. Sie werden ihn alle willig leisten. Gewiss, weil sie nach Speise und Trank lechzen. Aber es ist uns bestimmt, uns auf der Insel zu bewähren. so lass die Anker werfen. 2 Wochen schon verharrt Odysseus mit seinen Gefährten auf der Insel. Ungünstiger Wind verwehrt ihnen die Abfahrt. In seiner Verzweiflung steigt Odysseus auf einen Hügel, um die Götter anzuflehen. Während er nun fern ist, sagt Eurylochos zu seinen Gefährten: Wir haben nun lange genug gehungert. Ist es unsere Schuld, dass irgendein Gott alles Wild aus dieser Gegend vertrieben hat? Nur die stattlichen Rinder des Sonnengottes leben hier. Was schadet es, wenn ein paar davon fehlen? Jedenfalls ist es besser, als vor Hunger zu sterben. Er hat recht. Der Gott wird es gar nicht merken. Kommt, treibt ein paar herbei. Schlachtet sie. Legt sie an Spieße, ihr Odysseus kommt. Fröhlich sitzen sie beim Mahle und lachen und schmatzen. Das ist ein Schmaus. Ein rechtes Göttermahl. Reicht mir noch eine Keule. Oh, seht, da kommt Odysseus. Beim Zeus, was habt ihr getan? Ich betete für unsere Rettung und ihr begeht indessen den schlimmsten Frevel. Oh, ihr Weichlinge, ihr Eidbrüchigen! Nun trifft uns das Verderben zurecht. Stör uns nicht beim Mahle, iss mit uns! Nimmermehr! Da, schon bezeugen grässliche Zeichen eure Schandtat. Es donnert und die Häute kriechen herum, als wären sie lebendig. Was kümmern uns die Häute? Wie könnt ihr das Fleisch essen? Hört ihr denn nicht, dass es an den Spießen brüllt? Dennoch schmeckt es vorzüglich, wirklich! Koste doch! Rasende! Ihr verdient, dass Zeus euch mit seinem Blitz zerschmettert! Aber da ihr meine Gefährten seid, werde ich an mir die Götter anflehen, das Verderben von uns abzuwenden. Geht nur! Vielleicht füllt Zeus euch den Magen! Große Götter! Warum habt ihr meinen Gefährten den Verstand verwirrt? O dunkles Schicksal, was hast du beschlossen? 6 Tage schmausen die Gefährten in frevelhaftem Übermut. Dann segeln sie weiter. Auf dem offenen Meer ergreift sie plötzlich eine gewaltige Strömung. Unwiderstehlich treibt sie die Schiffe auf das Seeungeheuer Skylla und den heimtückischen Strudel Charybdis zu. Ein gewaltiges Unwetter bricht los. Krachend brechen die Masten. Der Orkan reißt gähnende Abgründe in die See. Und in dem Sturm brüllt die Charybdis: Ich räche den Zyklopen, den Sohn des Poseidon! Wütend öffnet sie ihren unheimlichen Schlund und verschlingt die Schiffe. Da brüllt die Skylla: Der Rächerin des Sonnengottes, ich vollziehe ihr Schicksal. Grollend speit die Charybdis die Flotte wieder aus und schleudert sie in den schwarzen Rachen der Skylla, die im Aufschäumen schließt. Nur einer entgeht dem Seeungeheuer: Odysseus. Von der höchsten Woge hat er sich auf die Klippe geschwungen, die sich hoch neben der Skylla erhebt. Nun wartet er, bis die See sich glättet. Da erspäht er eine Schiffsplanke. Kühn stürzt er sich in die Flut hinab und ergreift sie. Tagelang treibt er mit ihr auf dem Wasser umher, ohne die Hoffnung zu verlieren. Aber plötzlich erblickt ihn Poseidon und ruft zornig über die Meere: Elende Charybdis! Habe ich dir nicht befohlen, ihn zu verschlingen? Warum habe ich ihn dir in den Schlund getrieben? Etwa, damit du ihn wieder ausspeist? Da schaukelt er nun noch immer auf meinen Wellen herum. Ihr Unwetter, Orkane, versammelt euch! Eilt herbei! Wir Winde, wir jagen die Wetter, die Wolken, die Wogen stürzen herbei! Das Meer verdunkelt sich, entreißt mir die rettende Planke. Rettet mich, Götter! Die Wogen verschlingen mich. Poseidons Sohn, der Zyklop ist endlich gerecht. Tiefer und tiefer sinkt der erschöpfte Odysseus zum Meeresgrund hinab. Da hört er plötzlich mit der letzten Regung des Lebens eine helle Stimme. Odysseus, edler Held. Wer ruft mich? Leukothea, die Göttin des Meeres. Ich will dich retten, denn du gefällst mir. Überlasse dein schweres irdisches Gewand der Tiefe. Nimm meinen weißen Schleier. Wenn du ihn trägst, hebt dich das Meer zum Licht empor. Vor Sturm und Brandung bist du sicher, wie wir Überirdischen. So wirf mir das Zaubergewebe über. Nimm es, doch du musst es mir in die See zurückwerfen, wenn du ans Ufer steigst. Versprich es mir. Bei Athene, ich schwöre es. Mir, sagte ich, sollst du es versprechen, nicht Athene. Ich habe noch keinen Schwur gebrochen. Eilig hüllt sich Odysseus in den Schleier und das Meer trägt ihn durch Sturm und Wogen fort. Nach vielen Tagen spült ihn eine Woge sanft ans Ufer. Dankbar wirft er Leukothea den Schleier zurück und legt sich unter einem schattigen Olivenbaum zur Ruhe. Als er erwacht, liegt er am grünen Strande Ithakas. Aber er erkennt die Heimat nicht und unglücklich blickt er umher. Da steht plötzlich eine schöne Jungfrauengestalt vor ihm und spricht: Odysseus, du bist in deiner Heimat, aber du musst noch große Gefahren bestehen, ehe du als Herr in deine Stadt einziehen kannst. Deshalb bin ich, deine Beschützerin Athene, vom Olymp herabgekommen, um dir mit Rat beizustehen. Ehrlose Freier leben in deinem Palast. Mit Ausschweifung und Schlemmerei verprassen sie dein Gut, bedrängen dein Weib Penelope mit frecher Werbung und trachten deinem Sohn nach dem Leben. Oh, ich Unglücklicher! Du kannst sie besiegen, wenn du mir folgst. Niemand darf von deiner Ankunft wissen. Deshalb gebe ich dir die Gestalt eines greisen Bettlers. So verwandelt, geh zu deinem treuesten Untertanen, dem Schweinehirten Eumäos. Bei ihm wirst du manches erfahren, was dir nützlich sein wird. Gnädige Göttin, ohne deine Warnung hätte mich ein schmählicher Meuchelmord in meinem eigenen Haus erwartet. Da berührt ihn Athene mit ihrem goldenen Stab und Odysseus zieht als zerlumpter Bettler zum Weideplatz des Eumäos. Dort findet er den alten Hirten bei dem Gehege seiner Schweine und ruft ihn an. Ich bin fremd hier. Ich bitte euch um Speise und Trank. Komm in meine Hütte, Alter, und stärke dich mit mir beim Mahl. Du bist sehr gütig, einen Fremden so freundlich aufzunehmen. Meine Gabe ist nur bescheiden. Ja, wäre mein Herr noch zu Hause, so könnte ich müde Wanderer besser bewirten. Aber nun rauben die übermütigen Freier seines Weibes alles Fleisch und leeren ein Fass Wein nach dem anderen. Wer ist dein Herr? Der edle Odysseus. Seit 20 Jahren schon fleht sein standhaftes Weib die Götter vergeblich um seine Heimkehr. Der Kummer hat seinen Sohn Telemach in die Fremde getrieben, nach ihm zu forschen. Doch er ist heute zurückgekehrt. Ich sah sein Schiff unten in der Bucht liegen. Er wird mich aufsuchen. Bleibt, so werdet ihr den tapferen Jüngling bald sehen. Während sie speisen, betritt ein stattlicher junger Krieger die Hütte. Seht, Fremdling, da ist er schon. Telemach, welche Freude, dass du sicher zurückgekehrt bist. Den Göttern sei Dank dafür. Mit Athenes Schutz entkam ich den Freiern, die mir vor Ithaka mit einer Flotte auflauerten. Ich sehe, du hast einen Gast. Wer bist du, Fremdling? Du siehst mich so eindringlich an. Ich bewundere deine hohe Gestalt, Herr. Ich bin nur ein Bettler. Verzeiht, dass ich euch nicht gleich den Platz angeboten habe. Bleib sitzen, guter Alter. Man soll jeden Gast hoch achten, gerade den Ärmsten. So, lieber Eumäos, eile in die Stadt und sage meiner Mutter Penelope, dass ich zurückgekehrt bin. Sogleich verlässt Eumäos die Hütte. Telemach folgt ihm einige Schritte. In diesem Augenblick erhält Odysseus seine herrliche Gestalt zurück. Als Telemach sich wendet und ihn sieht, ruft er überwältigt vor Staunen: Wie unbegreiflich bist du verwandelt! Bist du einer der Himmlischen? Nein, mein Sohn. Ich bin dein Vater. Nimmermehr glaube ich es. Ein böser Dämon will mich täuschen. Es ist kein Trug. Wie Athene dich wunderbar vor den Freiern geschützt hat, so gab sie mir die Bettlergestalt. Niemand sollte mich erkennen. Hier führte sie uns zusammen. Jetzt gehen mir die Augen auf. Mein Vater! Welch wunderbare Fügung! Auch dir sollte ich in niedriger Gestalt erscheinen, damit ich erkenne, ob du ein edles oder übermütiges Herz hast. Nun gab sie mich dir zu erkennen, damit wir gemeinsam über die Rache an den Freiern beraten. Sage mir, Telemach, wie viele sind es? Ach, Vater, viele Dutzend. Niemals können wir sie besiegen. Bedenke, dass Athene uns hilft. Geh furchtlos in den Palast und setze dich gleichmütig zu den Freiern. Sie sollen glauben, dass du selbst die Vermählung deiner Mutter wünschst. So werden sie dir nichts anhaben. Ich komme als Bettler entstellt mit dem Sauhirten nach. Wenn alles im Schlafe liegt, bring die Waffen aus dem Saal in eine obere Kammer und verbirg sie. Dann sag deiner Mutter, sie soll in den Saal hinabsteigen. Ein weitgereister Fremder, der Odysseus kennt, wolle mit ihr sprechen. Nun geh, mein Sohn, und sei gewiss, die Stunde der Rache wird kommen. Vater, jedem Wink deines Auges will ich gehorchen. Als die Freier im Saal die Abendmahlzeit halten, wankt Odysseus am Stock herein, setzt sich auf die Schwelle und bittet um Nahrung. Sogleich tritt der frechste der Freier, Antinoos, zu ihm hin und schreit ihn an. Was hockst du da, elender Alter, und verdirbst uns durch deinen widerwärtigen Anblick das Mahl? Halt, Antinoos, mäßige dich! Noch herrsche ich hier im Hause. Wie kannst du einem Hungrigen eine Handvoll Brot und Fleisch verwehren, wo ihr euch unmäßig sättigt? Armer Alter, geh zum Feuer in den Saal und lass dir zu essen geben. Antinoos, lass doch die Kröte sitzen, wo sie will. Esst, trinkt, Freunde. Ihr habt recht, feiert. Morgen wird der Stolz der Penelope gebrochen. Morgen herrscht ein anderer hier als der Knabe Telemach. Erst spät in der Nacht verstummt der Lärm. Vom Wein ermüdet liegen die Freier in tiefem Schlaf. Odysseus sitzt allein am Feuer und wartet. Da tritt tief verschleiert seine Gattin in den Saal. Fremdling, mein Sohn Telemach schickt mich zu dir. Sage mir, wie ist dein Name und dein Geschlecht? Königin, danach frage mich nicht. Zu viel Leid habe ich um meine Heimat erduldet. Aber du sollst wissen, dass ich von königlicher Abkunft bin. Nach langen Irrfahrten auf den Meeren hat Poseidon meine stolze Flotte zerschmettert und mich als Bettler ans Land geworfen. Schutzlos harren mein Weib und mein Sohn auf meine Heimkehr. So ergeht es den Armen nicht anders als mir und Telemach. 20 Jahre warte ich auf meinen geliebten Gemahl und wehre mich gegen die übermütigen Freier. Ich kann der Vermählung nicht länger ausweichen, sonst verprassen sie noch das Erbe meines Sohnes. Und dennoch, mein Herz wehrt sich, obwohl ich nicht mehr hoffe, dass er jemals zurückkehrt. Fremdling, du trägst zwar nur die armseligen Lumpen eines Bettlers, aber in deinen Augen erkenne ich tief erfahrenes Leid. Sage mir, was soll ich, armes Weib, tun? Nur eines gibt es, Königin: warten und hoffen. Deine Worte treffen mich, denn gerade gestern habe ich anders entschieden. Ich hatte nicht mehr die Kraft, länger auszuweichen. Was hast du beschlossen? Odysseus spannte zuweilen seinen Bogen und schnellte den Pfeil durch die schmalen Ösen von 12 Äxten. Wer nun von den Freiern dieses Meisterstück vollbringt, dem versprach ich zu folgen. Morgen soll der Wettkampf stattfinden. Edle Königin, eher kommt dein Gemahl zurück, als dass einer der Freier dies vollbringt. Dann aber wird das Schwelgen und Prassen im Palast weitergehen. Von dieser Sorge lass dich nun nicht quälen und geh zur Ruhe. Schweigend verlässt Penelope den Saal und Odysseus versinkt aus tiefen Gedanken in einen kräftigenden Schlaf. Am nächsten Morgen versammeln sich die Freier nach einem üppigen Mahle im Saal. Odysseus und der Sauhirt Eumäos sitzen verspottet bei ihnen. Da tritt Penelope mit dem großen Bogen des Odysseus ein und spricht: Ihr Freier, rüstet euch zum Kampf. Du, treuer Eumäos, stelle die Äxte auf und schreite die Entfernung ab. Und du, mein Sohn, reiche den Bogen. Ich ziehe mich in mein Gemach zurück. Auf denn, ihr Freunde! Pentheus, beginne! Ich kann den Bogen kaum heben! So versuche es ein anderer! Melanchos, du bist kräftiger! Seht, heben kann ich ihn wohl, doch spann nicht! Ich glaube, es ist keiner, der es vermag! Geschwätz! Weil du zu schwach bist, soll es kein anderer können? Zünde dein Feuer an und hol deine Scheibe Speck! Da wollen wir das ausgedörrte Holz schon weich machen! Während die Freier um das Feuer stehen, spricht Odysseus heimlich mit seinem Sohn. Telemach, die Zeit zum Handeln ist gekommen. Offenbar den wenigen treuen Dienern, wer ich bin. Lass sie unbemerkt alle Türen verschließen. Die anderen sollen sich unauffällig in meiner Nähe halten. Geh, beeile dich, die Freier beginnen wieder. Einer nach dem anderen versucht nun, den gefetteten Bogen zu spannen. Aber alle vergeblich. Zuletzt nimmt ihn der kühne Antinoos selbst. Du bist der Beste, Antinoos. Du musst es schaffen. Rette unsere Ehre. Freunde, seht, es gelingt ihm. Er spannt die Sehne. Nein, kraftlos sinken seine Arme zurück. Beim dreiköpfigen Cerberus der Unterwelt, ein böser Dämon raubt mir die Kraft. Vielleicht ist's nur die allzu üppige Schlemmerei. Verbietet dem Bettler das lose Mundwerk. Freunde, nicht, weil ich das Weib Penelope nicht gewinne, steigt mir die Galle hoch. Es ärgert mich, dass wir wie Schwächlinge gegen Odysseus erscheinen. Unsere Enkel werden noch über uns spotten. Nicht zu Unrecht. Gebt mir doch einmal den Bogen. Ich will doch versuchen, ob sich in meinen Gliedern noch etwas von der alten Kraft regt. Übermütiger Greis, betört dich der Wein! Schweig, Antinoos! Der Alte ist nicht so gering, wie du denkst. Hier, Fremdling, versuch es. Der Bogen ist noch gut. Die Sehne klingt. Seht, er spannt ihn. Leicht wie eine Weidengerte. Und keine Axt, verfehlter Pfeil. Bei Zeus, es ist Odysseus! Gewiss, der bin ich. Und der Olympische bezeugt meinen Sieg mit Donner und Blitz. Aber das war nur der Beginn des Kampfes. Jetzt wähle ich meinem Pfeil andere Ziele. Dich, Antinoos, zuerst. Fahr zum Hades! So geht es euch allen, ihr Schurken. Die Stunde eures Verderbens ist gekommen. Erbarmen, Odysseus! Antinoos hat alles angestiftet. Er war's, der deinen Sohn ermorden wollte. Ihr seid ihm gefolgt wie eine Meute gieriger Hunde. Telemach, meine Getreuen, wohlgezielt. Eumäos, hol uns die Waffen. Heldenmütig kämpft Odysseus mit seinen Männern gegen die Übermacht der Freier, die mit ihren Schwertern auf ihn eindringen. Wilder und heftiger entbrennt der Kampf. Eine falsche Magd hatte den Freiern den geheimen Zugang zur Rüstkammer verraten. Mit Schilden, Speeren und Helmen rennen sie gegen die todesmutigen Helden. Zielt nur auf Odysseus und auf den Sohn! Sind die erst gefallen, so kümmern uns die anderen wenig! Wagt euch nur heran! Fest wie Felsen stehen wir! Da bebt plötzlich die Halle. Athene eilt herbei. Mit göttlichem Schlachtruf kämpft sie unsichtbar zwischen Odysseus und Telemach. Lange währt der furchtbare Streit. Stöhnen und wütendes Gebrüll erschüttern den Saal. Aber endlich hat Odysseus den Sieg errungen. Dankend bringt er Athene ein Opfer dar. Odysseus, noch immer in der Gestalt des Bettlers, erwartet Penelope. Bleich und zitternd tritt sie ein und fragt: Was bedeutet dieses entsetzliche Getöse? Wütet nun zu allem Elend noch der blutige Krieg in Ithaka? Nein, Fürstin. Furchtbare, aber gerechte Strafe hat die Frevler getroffen. Odysseus ist heimgekehrt. Er hat die Freier erschlagen. Spottet nicht über mein Leid. Nimmermehr kehrt er zurück. Rührt nicht weiter an meinem Schmerz. Seltsames Weib. Sollte das Herz einer Gattin nicht aufjubeln bei solch einer Botschaft, hast du einen Stein in der Brust. So ruf ihn denn, der sich Odysseus zu nennen wagt. Du stehst vor ihm. Unseliger! Allzu weit treibst du deinen Spott. Geh! Und doch, bei Hera, Schützerin der Ehe, bleib! Warum wag ich nicht, dir ins Auge zu sehen? Penelope, mein Weib, sieh diese Narbe am Schenkel, wo mir als Jüngling der Eber die Wunde schlug. Wahrhaftig, du bist es. Oh, anders erträumte ich mir in der Ferne deinen Empfang. Jubelnd vor Glück sah ich dich mir entgegenstürzen. Verzeih mir. Verhärten musste ich mein Herz gegen die Freier, um dir treu zu bleiben. Beständig lebte ich in Angst. Ein schlauer Betrüger könnte mich täuschen. Vergib mir den Zweifel. Oh, mein teures Weib. Weinend umarmen sich die Gatten. Und während Penelope Odysseus Haupt küsst, schenkt ihm Athene wieder seine königliche Gestalt. Aber dennoch herrscht keine Ruhe auf Ithaka. Die Verwandten der Erschlagenen rüsten zum Rachezug gegen den Palast. Odysseus zieht ihnen mit seiner Schar entgegen. Auf dem Marktplatz treffen sie zusammen. Schon beginnt der Kampf. Da übertönt die Götterstimme Athenes das Waffengeklirr. Ihr Ithaka, lasst ab vom unseligen Kriege. Was Odysseus vollbracht hat, geschah nach dem Ratschluss der Götter. Hütet euch, im Zorn den Himmlischen zu trotzen. Erschrocken legen die Krieger die Waffen nieder und huldigen Odysseus als ihrem König. Jubelnde Scharen geleiten ihn zum Palast, aus dem Penelope ihm entgegenschreitet. Tatsächlich gehören die Bewegung und das Suchen zu den Ursprungsmythen der westlichen Gesellschaft. Bekanntlich gilt die Odyssee als einer jener Texte, in dem zum ersten Mal so etwas aufscheint wie die westliche Idee von der Freiheit des Individuums. Während die Personen in der Ilias, von Achill vielleicht abgesehen, eher holzschnittartig handeln und zumeist Spielball der Intrigen und Einflüsterungen der Götter sind, muss die Hauptfigur der Odyssee zumeist allein entscheiden. Tatsächlich ist das auch ein anderer Odysseus. Der Protagonist der Odyssee behilft sich mit Geduld, Flexibilität und List, während jener der Ilias in erster Linie skrupellos Gewalt anwendet. In der Odyssee ist er auch nicht auf einem Eroberungsfeldzug, sondern wie die Argonauten auf einem nicht enden wollenden Rückweg nach Hause. Als er schließlich Ithaka erreicht, findet eine erneute Wandlung statt und die Gewalt kehrt zurück. Bei seiner Frau begegnet er den Freiern, die ihn tot wähnen und durch Heirat mit Penelope an seiner Stelle König werden wollen. Und unter diesen Freiern richtet er schließlich ein grauenhaftes Gemetzel an. Entgegen der allgemeinen Annahme geht eben das Zuhause-Sein mit Gewalt einher. Mit der Gewalt der Expansion auf der einen Seite und mit der Gewalt der inneren Säuberung auf der anderen. Das bedeutet, dass es die vielbeschworene Identität ist, deren Herstellung zwangsläufig Akte der gewalttätigen Setzung erfordert. Die sogenannte Identität ist keineswegs etwas, das der Mensch als Individuum oder organisiert in einer Gruppe quasi anthropologisch zum Leben benötigt, sondern vielmehr eine gefräßig-monströse Konstruktion, die nach Einverleibung giert. Allerdings geht die Zurückweisung des Konzepts Identität keineswegs mit der Behauptung einher, dass die menschliche Existenz gänzlich ohne Vorstellung von Zuhause auskommen kann. Die Zivilität ergibt sich aus einer Suche nach Zuhause, in der permanenten Annäherung. Alle müssen, wie Xenakis meinte, gänzlich unromantisch immer Einwanderer sein. Die in der Odyssee formulierte Idee von Freiheit ist nur in der Bewegung zu denken. Die Bewegung ist eben nicht etwa eine Abweichung von der Sesshaftigkeit, sondern einerseits Normalzustand und andererseits notwendige Voraussetzung von Subjektivität. Der Weg führt keineswegs normativ von den vielfältigen kindlichen Identifizierungen zur erwachsenen Identität, sondern auf der Suche bleibt die Multiplizität der Identifizierungen erhalten. Die Ambivalenz der Subjektivität ist unhintergehbar und entspricht wiederum der Normalität des Lebens in der vielgliedrigen Parapolis. Und die Kunst kann ein Laboratorium sein, um die Formen des Zusammenlebens in einer Gemeinschaft auszuhandeln, in der wir bei aller Verschiedenheit vor allem eins gemeinsam haben: unsere Zukunft. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad mit Texten aus dem Blog Kritische Theorie verstehen.wordpress.com und von Mark Tekesidis mit dem Titel Nationale Turbulenzen, unromantische Betrachtung über postmigrantische Urbanität und Kunstproduktion. Außerdem spielten in dem Europa-Hörspiel Die Irrfahrten des Odysseus mit Ein Erzähler, Athene, diverse weitere Götter, Odysseus, Iphitas, Eurylochos, Zyklop, Hermes, Circe, Teiresias, Charybdis, Skylla, Leukothea, Telemach, Antinoos, Penelope, Freya, Seelen und Winde. Es spielte das Europa Studioorchester. Bis zum nächsten Mal. Yassas.